Kundgabe 478. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1938. Luft, Feuer, Wassergeister. Siehe, im Ätherblau verhüllt sich die Macht des Höchsten über Himmel und Erde. Was ihr alles um euch seht, ist sein Werk und sein Wille. Was ihr über euch seht, könnet ihr nicht ergründen. Es ist dies ein Gebilde von Dunst, Licht und Luft, das in verschiedenartiger Zusammenstellung und Verbindung, auch in verschiedenartigen Erscheinungen, sich äußert. Die ganze Atmosphäre, die euch umgibt, ist schon eine verhüllte Äußerung der Macht Gottes. In unglaublichsten Bildern ziehen die Wolken an euch vorüber, unausgesetzt, sich in ihren Formen ändernd. Die Wolken wiederum sind eine Zusammensetzung von Ablagerungen, die durch die immerwährende Tätigkeit der Geistwesen im Luftbereich entstehen und sich bald auflösend, bald zusammenballend, dem menschlichen Auge sichtbar machen. In die atmosphärische Arbeit der Geistwesen könntet ihr alle leicht Einblick nehmen, denn es geschieht dies unausgesetzt vor euren Augen, dass das, was ihr als Wetter bezeichnet, sich andauernd verändert. Die Tätigkeit solcher Wesen besteht darin, dass alle Luft-, Wasser- und Feuergeister sich vereinen und zusammenwirken und in solcher gemeinsamen Arbeit die Erde umlagernde Luftschicht dauernd belebt. Es werden bald alle Stoffe gebannt. Und Licht- und Feuergeister wirken intensiver und durchdringen alle stoffliche Umgebung der Erde. Bald treten die Luft- und Wassergeister in volle Tätigkeit, lösen die gebannten Stoffe auf und treten als Wind oder Regen in Erscheinung. Bald kämpfen beide miteinander und suchen sich durchzusetzen. So ist die Tätigkeit auf der Erde und um diese eine gleiche Rege. Nichts bleibt unverändert. Nichts bleibt untätig auf einer Stufe stehen. Alles drängt unaufhaltsam vorwärts. Und es äußert sich diese Tätigkeit immer wieder in anderen Erscheinungen, so dass ein dies Beobachtender vollauf bestätigen muss, ein ordnungsmäßiges Walten. Was er mit dem einfachen Wort Naturerscheinung abtun möchte. Doch auch jede Naturerscheinung muss eine Erklärung haben und kann nie und nimmer von selbst, das heißt, ohne den Willen des Schöpfers entstehen, sondern muss in Ursache und Wirkung stets mit allen Schöpfungsgesetzen übereinstimmen. Ansonsten sie eine völlige Zerstörung herbeiführen würde, nicht aber ein ordnungsmäßiges Fortbestehen der Erde zur Folge hätte. Unterbrechung.